Hey. Henna, ich werde nicht gehen. Nicht jetzt. Niemals. Wieso hast du mir das nicht gesagt, als ich noch am Leben war? Hey, hier ist Henna. Henna Baker. Heilige Scheiße. Mach's dir gemütlich, denn ich werde dir jetzt die Geschichte meines Lebens erzählen. Genauer gesagt, warum mein Leben ein Ende fand. Und wenn du diese Kassetten hörst, dann bist du einer der Gründe dafür. Dann bist du einer der Gründe dafür. Give me a dance, achieve a fellow, and be in the bound of hope.